Verlässten geboren. Verlässte mit Ohren. Mit Marionetten. An goldenen Ketten. In Palästen geboren. Den Kopf voller Träume. In den Wolken da. Die Paläste so klein. Freiheit ist ein Drachenkind. Steige, mein Drache, steig geschwind zu den Sternen durch die Zeit. Flieg uns voran, flieg nicht zu weit, ein Drache, den man fliegen in den Wolken sein Liebesnest und schenkt der Himmel ihm die Zeit. Sucht er den Himmel sich. Wünsch mich weit fort mit dir. Freiheit ist ein Drachenkind. Steige, mein Drache, steig geschwind zu den Sternen durch die Zeit. Flieg uns voran, flieg nicht zu weit. Ein Drache, den man fliegen lässt, sucht in den Wolken Liebesnest und schenkt der Himmel ihm die Zeit, sucht er den Himmel sich zu zweit. Freiheit ist ein Drachenkind, steige, mein Drache, steige.